Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, richtete an die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas das historische Schreiben für die Verstärkung der Rolle des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft bei der Verwirklichung des sozialistischen Werkes Koreas. Im Schreiben unterstrich er wie folgt. Der 8. Kongress des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas wird ein wichtiger Anlass dazu, die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Verstärkung und Entwicklung des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft zu glorifizieren, unter Führung der Partei die Rolle der Organisationen des Verbandes zu verstärken und dadurch den Aufbau des starken sozialistischen Staates zu beschleunigen. Der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas ist eine massenpolitische Organisation der Werktätigen der sozialistischen Landwirtschaft Koreas, die unter der weisen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gegründet und entwickelt wurde. Er ist der zuverlässige Transmissionsriemen der Partei und eine Organisation, die der Partei nahesteht. In der Zeit des anti-japanischen revolutionären Kampfes schuf Kim Il-sung die originellen Ideen und Traditionen für den Aufbau der koreanischen Bauernorganisation. Auf dieser Grundlage gründete er nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft den Patriotischen und Revolutionären Bauernverband. Und im Einklang mit der Intensivierung der Revolution und des Aufbaus entwickelte er den Bauernverband zum Verband der Werktätigen der Landwirtschaft. Genosse Kim Jong-il verteidigte und glorifizierte die Ideen und Verdienste von Kim Il-sung um den sozialistischen Aufbau auf dem Lande und leitete die Organisationen des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft energisch, damit sie ihre Pflicht als Organisationen für ideologische Erziehung ausgezeichnet erfüllten. Der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft und die landwirtschaftlich Werktätigen haben heute eine schwere und ehrenvolle Aufgabe dazu, gemäß dem auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegten Programm zur Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus, die Thesen zur sozialistischen Agrarfrage konsequent durchzusetzen und dadurch zur Beschleunigung des endgültigen Sieges des koreanischen sozialistischen Werkes beizutragen. Die Werktätigen der Landwirtschaft sind zusammen mit den Arbeitern die Hauptkräfte für den Aufbau des starken sozialistischen Staates und die Landwirtschaftsfront gilt heute als die Hauptangriffsrichtung beim Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation. Wenn der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft ihre erhabene Mission und Pflicht vor der Epoche der Revolution richtig erfüllen will, soll der ganze Verband getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus umgestaltet werden. Die Umgestaltung des ganzen Verbandes, getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus, ist das Hauptziel und die Hauptkampfaufgabe des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft. Der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft soll alle Mitglieder zu den wahren Kim Il-sung-isten, Kim Jong-il-isten heranbilden, den Aufbau und die Tätigkeit des Verbandes auf die Weise von Kim Il-sung und Kim Jong-il organisieren und dadurch den Verband ewig zum Verband der Werktätigen der Landwirtschaft von Kim Il-sung und Kim Jong-il und der Partei entwickeln. Der Verband hat ihre Führungsverdienste weiter zu glorifizieren und die Führung der Partei treu zu unterstützen. Die konsequente Schaffung des einheitlichen Führungssystems der Partei ist ein entscheidendes Unterpfand für die Umgestaltung des ganzen Verbandes getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus. Dem Verband obliegt es, seine Organisationen und die Werktätigen der Landwirtschaft zur Durchsetzung der Aufgaben aus den Thesen zur sozialistischen Agrarfrage aufzurütteln und zu mobilisieren. Die von Kim Il-sung formulierten Thesen zur sozialistischen Agrarfrage beinhalten die Grundprinzipien, Aufgaben und Wege zur Lösung der sozialistischen Agrarfrage, darunter die konsequente Durchführung der drei Revolutionen, der ideologischen, der technischen und der kulturellen auf dem Lande. Der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft soll der konsequenten Durchführung der ideologischen Revolution auf dem Lande den Vorrang einräumen und im Einklang mit den Forderungen nach dem Aufbau des wissenschaftlich-technisch starken Staates und des zivilisierten mächtigen Staates die technische und die kulturelle Revolution auf dem Lande dynamisch vorantreiben. Die Organisationen des Verbandes sollen ihre Mitglieder und die Werktätigen der Landwirtschaft zur Durchsetzung der Agrarpolitik der Partei aufrütteln und dafür sorgen, dass eine epochale Wende bei der Landwirtschaftsproduktion eingeleitet wird. Die Organisationen des Verbandes und die Landwirtschaftswerktätigen sollen große Erneuerung und großen Aufschwung bei Landwirtschaftsproduktion herbeiführen, dadurch, dass auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegte Landwirtschaftsproduktionsziel um jeden Preis erreichen und Korea in ein Land verwandeln, das reich an Getreide, Gemüse, Fleisch und Obst ist. Die Organisationen des Verbandes sollen die Massenbewegung der Werktätigen der Landwirtschaft dynamisch organisieren und entfalten. Es ist eine wichtige Aufgabe der Organisationen des Verbandes, auf dem Lande die Massenbewegung kräftig zu entfalten. Der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft soll zur selbstständigen Wiedervereinigung des Vaterlandes und zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt aktiv beitragen. Die Organisationen des Verbandes sind zu verstärken und ihre kämpferische Funktion und Rolle sind zu erhöhen. Die Parteiorganisationen sollen die Arbeiten der Organisationen des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft richtig leiten und ihnen aktiv helfen. Zum Schluss gab Kim Jong-un seiner festen Überzeugung davon Ausdruck, dass die Organisationen des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und all ihre Mitglieder ihre ehrenvolle Mission und Aufgabe für die Verstärkung und Entwicklung des Verbandes und die Verwirklichung des koreanischen sozialistischen Werkes ausgezeichnet erfüllen werden.